Mein Name ist Bleilo Forever und die Leute sagen immer, Bleilo, mach doch mal ein Video über Suzy Grime. Letzte Woche habe ich auf Suzy Grimes Mansplaining-Video reagiert. Der guten Suzy hat mein Antwortvideo offenbar nicht gefallen und sie hat sich dazu auf Twitter und in YouTube-Kommentaren geäußert. Weil ich den Verlauf der Auseinandersetzung halbwegs interessant fand, dachte ich mir, ich sollte das Ganze in einem Video zusammenfassen und daraus ein Beispiel für verzerrte Gesprächs- und Streitkultur machen. Unter meinem Hinweispost zu meinem Antwortvideo schreibt Suzy direkt: Ja, schaut euch unbedingt seine Videos an. Er hat nicht mal die Eier, seine Fresse darin zu zeigen. Nicht mal die Eier, ja? Was soll denn diese Anspielung auf meine Männlichkeit bzw. das Fehlen eben dieser? Und ist die Assoziation von Eiern und Mut in dieser Redensart nicht sexistisch? Und was hat meine Fresse mit meinen Argumenten zu tun? Da kommt es mir doch ganz stark so vor, du würdest meine Kritik als nichtig ansehen, nur weil ich ein Junge bin. Verstärkt wird dieser Eindruck durch folgenden Tweet. Wie wir alle wissen, haben Hater kein eigenes Leben. Da wird aus valider Kritik einfach Hate gemacht und der Kritiker denunziert, indem ihm unterstellt wird, er habe kein eigenes Leben. Du wirfst mit deiner Meinung um dich und wenn jemand darauf reagiert, ist es völlig automatisch Hate. Vor allem, wenn der Kritiker einen Penis hat. Darauf habe ich mit diesem Tweet geantwortet. Statt dich inhaltlich mit der Kritik auseinanderzusetzen, feindest du den Kritiker an. Hashtag no hate. Kurze Zeit später hat Suzy dann so reagiert. Ich like jetzt deinen Content, vielleicht knackst du dann ja mal die 20 Abos. Hashtag gern geschehen. Gut, dafür, dass sie gegen Unterdrückung ist, macht sie in dem Post ihre eigene Überlegenheit schon ziemlich perfide deutlich. Aber ich dachte mir nur, ich belasse es erstmal dabei und schreibe nichts. Als ich am nächsten Tag auf Twitter schauen wollte, musste ich dann allerdings Folgendes lesen. Du kannst Suzy Grime nicht folgen und die Tweets von Suzy Grime nicht ansehen, da du blockiert wurdest. Zwei Tweets innerhalb von 24 Stunden habe ich an sie gerichtet. Kein Spam, keine Beleidigung, keine Drohungen. Nur inhaltlicher Diskurs. Aber darauf hat Suzy wohl leider keine Lust. Auf YouTube ging die Sache trotzdem weiter. Was wichtiger ist als die Frage, welches Lager von beiden recht hat, ist, warum ihr es für nötig befindet, mit so einer Aggressivität auf meinem Kanal vorzugehen und zu versuchen, Feministen vom Gegenteil zu überzeugen. Du teilst die Menschen schon wieder in zwei Lager. Quasi, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, statt ein wenig Selbstreflexion und Kritikfähigkeit zu zeigen. Und ich habe nicht alle Posts, die du bekommen hast, gelesen. Aber, dass du dich über Aggressivität in der Diskussion beschwerst, kommt mir schon etwas merkwürdig vor. Macht doch einfach euren eigenen YouTube-Kanal auf, schreibt Artikel über das Thema, publiziert Content mit euren Werten. Wozu aber zum Gegenlager anreisen? Lass mich kurz darauf mit einer Gegenfrage eingehen. Wozu schreibst du die Bravo bei Twitter an und beschwerst dich über Dr. Sommer? Mach doch einfach deinen eigenen Verlag auf und bring deine eigene Jugendzeitschrift raus, in der du Polygamie und Bisexualität nicht so peinlich durcheinander bringst wie die Bravo-Leute. Wenn man etwas sieht, was einem falsch vorkommt, geht man eben am besten zur Fehlerquelle und versucht dort durch ein Gespräch für Klärung zu sorgen. Das Geile ist ja, je länger man YouTube macht, desto weniger kratzt es ein. Recht machen kann man es eh nicht allen. Schön wäre es, wenn die von dir demonstrierte Lässigkeit auch tatsächlich da wäre. Stattdessen hast du jeden Kritikpunkt auf deine Person bezogen und aufgrund meines Geschlechts nicht für voll genommen. Ich bin pro Gleichberechtigung, pro Weltoffenheit und pro Meinungsaustausch. Aber du siehst in meinen Äußerungen nur Hate und Mansplaining. Damit machst du den Punkt, den ich in meinem Reaktionsvideo zu dir gemacht habe, nochmal sehr deutlich. Doppelmoral, Sexismus, Suzy Grime verkörpert das, was sie bekämpfen will. Du meinst etwas Gutes zu tun und im Recht zu sein. Doch mit einem doktrinären Meinungsdiktat und einem solchen Mangel an Selbstreflexion erreicht man nichts Gutes. Suzy will ihre Meinung nicht ändern. Macht's nicht wie sie. Verschließt euch nicht vor Kritik oder neuen Ideen. Fuck Sexism und bleibt logisch.